wieder aufstehen. Gefürchtet bei mir, anders hin. Aus solchen Jungs bedeutet Gegenwind. Wir bringen den Hang. Naschen und Fäuste, das ist das, was uns gefällt. Die Welt gegen uns und wir gegen die Welt. Die Beine schmeckt. Und wenn die Bullen Schweine knüppeln, dann ist alles geweckt, geweckt, geweckt. Flaschen und Fäuste, das ist das, was uns gewinnt. Die Welt gegen uns und wir gegen die Welt. Flaschen und Fäuste, das ist das, was uns gewinnt. Die Welt gegen uns und wir gegen die Welt. Das ist das, was uns gefällt. Die Welt gegen uns und wir gegen uns.